Der Mensch als Ökosystem. Wir kennen Bakterien als kleine Lebewesen, die aus nur einer Zelle bestehen. Manche leben in kochenden Wasserquellen in Island, andere auf einer kalten Hundeschnauze. Einige brauchen Sauerstoff, um Energie herzustellen und atmen, ähnlich wie Menschen. Wieder andere sterben an der frischen Luft. Sie beziehen ihre Energie nicht aus Sauerstoff, sondern aus Metallatomen oder Säuren. Das kann ziemlich interessant riechen. Fast alles, was riechbar ist, sind Bakterien. Vom wohligen Hautgeruch einer Person, die man liebt, bis zum Mundgeruch des frivolen Nachbarshundes. All das entsteht durch die emsige Mikrobenwelt. Langsam wächst das Bewusstsein, dass die allermeisten Bakterien harmlos und sogar hilfreich sind. Ein paar Fakten sind wissenschaftlich schon bekannt. Unsere Darmmikrobiota wiegt bis zu 2 Kilo und beherbergt rund 100 Billionen Bakterien. In einem Gramm Kot sind mehr Bakterien als Menschen auf der Erde. Bekannt ist außerdem, dass die Mikrobengemeinschaft unverdauliches Essen für uns aufknackt, unseren Darm mit Energie versorgt, Vitamine herstellt, Gifte oder Medikamente abbaut und unser Immunsystem trainiert. Verschiedene Bakterien stellen unterschiedliche Stoffe her, Säuren, Gase, Fette. Bakterien sind kleine Produzenten. Wir wissen, dass unsere Blutgruppen durch Darmbakterien zustande kommen oder dass man von üblen Gesellen Durchfall bekommt. Nicht bekannt ist, was das alles für den Einzelnen bedeutet. Wir merken ziemlich schnell, ob wir uns Durchfallbakterien eingefangen haben. Aber merken wir auch etwas von der täglichen Arbeit der vielen Millionen, Milliarden, Billionen anderen Winzigwesen in unserem Körper? Spielt es vielleicht auch eine Rolle, wer genau uns da besiedelt? Bei Übergewicht, Mangelernährung, Nervenkrankheiten, Depressionen oder chronischen Darmproblemen stößt man auf veränderte Bakterienverhältnisse im Darm. Mit anderen Worten, wenn etwas schief läuft bei unseren Mikroben, laufen wir vielleicht auch schiefer. Vielleicht hat jemand bessere Nerven, weil er einen beachtlichen Bestand an Vitamin B produzierenden Bakterien besitzt. Ein anderer kann aus Versehen angeknabbertes Schimmelbrot besser wegstecken oder wird viel schneller dick durch etwas übermütig zufütternde Moppelbakterien. Die Forschung fängt an, den Menschen als Ökosystem zu begreifen. Als man Bakterien noch nicht gut kannte, zählte man sie zu den Pflanzen. Daher der Begriff Darmflora. Eigentlich ist der Begriff Flora also nicht ganz korrekt, aber er ist schön anschaulich. Ähnlich wie Pflanzen haben Bakterien unterschiedliche Eigenschaften, wenn es um ihren Wohnort, ihre Nahrung oder den Grad ihrer Giftigkeit geht. Wissenschaftlich korrekt sagt man Mikrobiota, kleine Leben, zu unserer Mikrobensammlung oder auch Mikrobiom zu ihren Genen. Generell kann man sagen, dass in den oberen Abschnitten des Verdauungsschlauchs weniger und in den unteren Abschnitten wie Dickdarm und Rektum sehr, sehr viele Bakterien sitzen. Es ist nicht immer leicht, die Darmmikroben im Einzelnen kennenzulernen. Sie lassen sich nicht so einfach aus ihrer Welt mitnehmen. Setzt man sie im Labor auf Nährböden, um sie zu beobachten, machen sie einfach nicht mit. Über die Hälfte der Bakterien aus unserem Verdauungsschlauch sind einfach zu sehr an uns gewöhnt, als dass sie außerhalb überleben könnten. Vor 10 Jahren hätten viele Wissenschaftler vermutlich noch behauptet, dass es einen festen Bestand an Darmbakterien gibt, der bei allen Menschen ungefähr gleich ist. Wenn sie Kot auf einem Nährboden ausstrichen, fanden sie beispielsweise immer E. coli-Bakterien. So einfach war das. Heute können wir mit Geräten 1 Gramm Kot molekular abtasten. Dadurch findet man genetische Überreste von vielen Milliarden Bakterien. Wir wissen mittlerweile, dass E. coli weniger als 1% der Wesen im Darm ausmacht. Es gibt in unseren Därmen mehr als 1000 verschiedene Bakterienspezies. Dazu kommen außerdem Minderheiten aus dem Reich der Viren und Hefen sowie Pilze und diverse Einzeller.